Bitches, es ist nur ne Frage der Zeit. Und ich habe Bock drauf, ich leite das Ende gern ein. Das Ende eurer Spezies, es ist nur ne Frage der Zeit. Und ich habe Bock drauf, ich leite das Ende gern ein. Ich habe den Teufel gesehen, und es war nicht misszuverstehen, was er mir dann einfach befahl. Ich hör's in einer Spirale, gefütterter Tag unter dem Male, und kann nichts dagegen tun. Es ist das Blut dieser scheiß Menschen, was mich einfach weiter in den Wahnsinn reintreibt. Wie ein Vampir bin ich bereit, in deine scheiß Kehle zu beißen. Nur denn sie reißen ihr Maul auf, doch ich reiß ihre Fressen in zwei. Es ist die Zeit der lebenden Leichen, ich treibe ihn ein, den Zauber der dunklen Magie in die Materie, in diese Köpfe und auch über diese verdammte Erde. Flammen, sie sollen vom Himmel herabregnen über die Städte der Menschen. Sie legen ihr Leben auf diese Waagschale. Ein Wagnis, das einem waghalsigen Spielchen gleicht. Ich schleiche mich durch diesen Nebel des Wags ins sichtbare Spektrum hinein, weil mir das Spielchen reicht. Lucifers Erben, sie werden die menschliche Rasse vernichten, um ihre morbiden Ziele in die Tat umzusetzen. Sie setzen die Welt in Brand, doch ich bin diese leitende Hand, die es so leitet, die Menschen sie leitet. Doch ich lass sie leiten im Zeichen der großen Sache. Der Teufel gab mir seinen Plan, und die Dinge, die er mir befahl, mach ich Stück für Stück langsam wahr. Die Hölle, ich bring sie auf Erden, bis Massen an Arten aus Sterben und Zorn. Das Mittel zur Heilung begünstigt, ihr werdet nicht glauben, was euch noch ereilt. Die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm, und die Menschen, sie werden allmählich verstummen. Flammen Inferno, über die Menschen, Flammen Inferno, lass sie verbrennen, das Feuer, es reinigt die Sünde. Feuer reinigt Sünde. Flammen Inferno, über die Menschen, Flammen Inferno, lass sie verbrennen, ein neuer Prophet, der euch den Untergang